Niemand hat zu bestimmen, wie eine Religionsgemeinschaft ihre Riten auslebt. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Kontroverse um die liberale Moschee in Berlin. Selen Ateş, eine feministische Rechtsanwältin türkisch-kurdischer Abstammung aus Berlin, hat in Berlin Moabit eine neue Moschee eingerichtet, die den liberalen Islam dienen soll. Im Gegensatz zu anderen Moscheen ist sie darauf bedacht, dass Frauen und Männer gemeinsam beten dürfen, dass eine Vorbeterin auch dann als Frau vorbeten darf, wenn Männer und Frauen im Gebetsraum versammelt sind und auch dann ohne Kopftuch. Es soll dann auch keinen Unterschied geben zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen innerhalb des Islams. Alle Gläubigen sollen willkommen sein, das heißt Aleviten, Sunniten, Schiiten und auch Sufi. Ein komplett neu radikales Konzept, das den traditionellen Moscheegemeinden überhaupt nicht entspricht. Hier in Deutschland wurde diese Initiative von den Medien und von den Politikern sehr begrüßt. Aber im Ausland wurde die trotzdem sehr stark kritisiert. Aus zwei sehr wichtigen religiösen Institutionen des sunnitischen Islam. Zum einen die Fatwa-Behörde aus Ägypten und zum anderen dann auch von der Diyanet. Das ist das Präsidium für Religionsangelegenheiten der Türkei. Was hat es mit auf sich mit diesen beiden Institutionen? Die Fatwa-Behörde in Ägypten ist für die Untersuchung von Rechtsangelegenheiten innerhalb des Islams und Glaubensfragen zuständig. Das heißt, es sind Rechtsgelehrte des Islam, die bestimmen, ob etwas islamisch oder unislamisch ist. Etwas salopp zum Ausdruck gebracht. Die andere Behörde, die ich benannte, nämlich die Diyanet in der Türkei, ist eine staatliche Einrichtung, die auch der türkischen Regierung unterstellt ist. Diese Behörde wurde von Atatürk gegründet in der Türkei in den 1920er Jahren und sollte eigentlich dazu dienen, den Islam in der Türkei unter staatlicher Aufsicht zu stellen. Das heißt, Imame werden dort ausgebildet oder müssen dort ausgebildet werden unter staatlicher Aufsicht. Auch sind die Madrassen, also Koranschulen, unterstehen dann auch dementsprechend der Aufsicht und auch religionspädagogische Ansätze und Organisationen. Diese beiden Institutionen, die sich als oberste Instanzen verstehen, dessen, was im sunnitischen Islam sich, salopp ausgedrückt, gehört oder nicht gehört, üben diese Kritik aus. Und worin konkret besteht diese Kritik? Die Kritik hat ausgehend sowohl von der Fatwa-Behörde in Ägypten als auch von Diyanet, der entsprechenden staatlichen Religionsstelle in der Türkei, eine theologische Basis. Das heißt, theologisch wird kritisiert, dass A, eine Frau keine Vorbeterin sein darf in einer Moschee, wenn Frauen und Männer gemeinsam vertreten sind im Gebetsraum und wenn darüber hinaus auch noch kein Kopftuch getragen wird. Im Falle der staatlichen Stelle des Religionspräsidiums der Türkei, des Diyanet, geht die Kritik aber noch weit darüber hinaus. Und zwar wird dann auch hier kritisiert, dass diese neue Moschee von der Gülen-Bewegung finanziert wird. Eine Bewegung, die von der AKP-Regierung unter Erdogan in Zusammenhang gebracht wird mit dem Putschversuch 2016. Das heißt, es geht nicht nur um Religion, sondern auch um die Politik. Es geht ganz klar, zumindest also im Falle der Fatwa-Behörde aus Ägypten geht es nur um das rein Theologische und das Religiöse. Im Falle der Kritik aus der Türkei vermengt sich hier Politisches und Religiöses. Ja, und diese ganze Kritik hatte natürlich auch Wirkung auf die Anzahl der Besucher. Ganz recht. Bei der Eröffnung der Moschee waren sehr wenige Personen präsent. Das heißt, viel weniger als erwartet, also eine sehr, sehr kleine Schar an Gläubigen. Und das, was die Gründer, vor allem auch die Gründerin dieser neuen Moscheegemeinde Ateş, sagt, ist, dass viele Gläubige eingeschüchtert sind von der Bespitzelung, so Ateş, durch entsprechende Spitze der türkischen Behörden in den verschiedenen Moscheegemeinden, die von DİTİB, den ausländischen Ableger der türkischen Religionsbehörde in Deutschland, überwacht werden. Das Ganze wurde dann von der deutschen Politik und Politikern auch kritisiert. Das, was kritisiert wurde in Deutschland seitens der Politik und auch der Medien, ist, dass hier Religionsfreiheit herrscht. das Auswärtige Amt über entsprechende Sprecher, als auch zum Beispiel Martin Schulz von der SPD, haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen, dass auswärtige Organisationen oder Behörden Einfluss nehmen auf die Entwicklung dieser neuen Moscheegemeinde. Denn so das Argument, es herrscht in Deutschland absolute Religionsfreiheit. Das heißt, niemand hat zu bestimmen, wie eine Religionsgemeinschaft ihre Riten auslebt oder zu bestimmen, was theologisch falsch oder richtig sei. Das muss jede Religionsgemeinschaft für sich ausmachen. In diesem Falle diese liberale neue Moscheegemeinde in Berlin für sich selbst. So, auf diese Reaktion der deutschen Politik freue ich mich selbst. Ich bin auch der Meinung, dass die Religionsfreiheit super wichtig ist. Also Religionsfreiheit bedeutet für mich auch, um eine Analogie zu einer anderen Religionsgruppe, nämlich den römisch-katholischen Christen zum Beispiel, zu ziehen, wenn zum Beispiel der Vatikan zu einer Gruppe von Katholiken in Deutschland mitteilen würde, oder einer Gruppe Katholiken in Deutschland mitteilen würde, dass sie keine richtigen Katholiken seien, dann ist es so, dass jetzt meiner Ansicht nach es dieser Gruppe zusteht, zu bestimmen, wie sie ihre Religion und ihre Riten ausleben und nicht einer vermeintlich übergeordneten, aber nach deutschem Recht nicht übergeordneten Institution dann auch passt oder nicht passt. Hier das Gleiche dann auch im Rahmen dieser Diskussion um die liberale Moschee in Berlin. Ich finde, es steht diesen liberalen Muslimen zu, selbst zu entscheiden, wie muslimisch oder nicht muslimisch sie sind. Das hat niemand sonst zu bestimmen. Mir macht es tatsächlich Sorgen, dass Erdogan heutzutage in Deutschland so einen starken religiösen und politischen Einfluss hat, so dass er tatsächlich die internen Prozesse und wirklich eine sehr gute Initiative wie liberaler Islam das eigentlich verhindert. Du meinst es deswegen, weil dieses Präsidium für religiöse Angelegenheiten der Türkei sozusagen der Überbau ist auch für die DİTİB, das heißt in Deutschland. Ein Dachverband, ein türkischer Dachverband, der die in Deutschland die türkische Religions Behörde faktisch repräsentiert und hier in Deutschland 900 Moscheegemeinden betreut und auch das entsprechende theologische Personal aufstellt, das auch über diese Behörde in der Türkei ausgebildet wird. Diese Behörde in der Türkei untersteht natürlich auch der türkischen Regierung, momentan gestellt von der Partei AKP unter dem Präsidenten Erdogan. Das heißt, Erdogan benutzt nun diese Behörde, um mit den entsprechenden Ableger DİTİB in Deutschland Einfluss auf die türkische Community in Deutschland zu nehmen. Und zwar ganz bewusst. Es gab hier und da dann auch 2016 durch geleakte Dokumente einiger Generalkonsulate in der Türkei wohl die Information, dass innerhalb dieser DİTİB-Moscheegemeinden, immerhin 900 an der Zahl offiziell, Spitzel herauszufinden hatten, wer vielleicht der Gülen-Bewegung in Deutschland nahestand. Also ein unzumutbarer Zustand. Das wirkt sich auch vielleicht auch aus, dahingehend, dass viele Türken in Deutschland sich eher es zweimal überlegen, ob und was sie sagen und tun. Und diese Entwicklung ist auch, da teile ich deine Auffassung, sehr bedenklich. Sehr, sehr bedenklich, wenn über diesen Wege religiöser Institutionen Einfluss genommen wird auf Mitmenschen in der Bundesrepublik Deutschland. Und auch als Effekt daraus Menschen vielleicht auch Angst haben, ihre Meinung nicht nur zu äußern, sondern vielleicht dann auch ihre Religion etwas liberaler auszuleben. Und was denkt ihr? Glaubt ihr, dass solche Leute wie Erdogan dieser liberalen Strömung im Wege stehen? Oder geht ihr davon aus, dass die türkische oder muslimische Community in Deutschland einfach derartig konservativ ist, dass diese liberale Entwicklung kaum eine Chance hat? Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Danke und ciao. Tschüss.